Im Juli wird der 700. Geburtstag des Dichters Francesco Petrarca in Italien und überall auf der Welt mit Kolloquien, großen Gedenkreden und sicher einigen schönen neuen Herausgaben seiner Werke gefeiert werden. Nichts von all dem hatte der Komponist Hans-Ulrich Humpert im Sinne bei seiner Annäherung an Francesco Petrarca. Humpert, Leiter des Studios für elektronische Musik an der Staatlichen Hochschule für Musik in Köln, schreibt zu seiner Komposition: Francesco Petrarca teilt das Schicksal so mancher berühmter Frauen und Männer. Die allgemeine Berühmtheit des Namens geht fast selbstverständlich einher mit weit verbreiteter Unkenntnis des Werkes. Der Versuch einer Annäherung ist schwierig. Die schillernde Figur des italienischen Dichters ist Abbild seiner Zeit, deren Verläufe mit ihren Umbrüchen, Widersprüchlichkeiten und Zerfallserscheinungen der unsrigen nicht unähnlich sind. Dieser lorbeergekrönte Dichter erscheint in den mehrsprachigen Stimmen, die gelegentlich sinnenden Gedanken, Wörtern, Silben nachhängen, die direkt in unsere Zeit weisen. Eine andere Ebene bilden begleitende, kontrapunktierende oder gegenläufige Schichten elektronisch realisierter Sprachklänge, die aus seinem Gedicht Zefiro Torna, El bel tempo rimena entstanden sind. Musik dient über weite Strecken dem Wort, bis dieses schließlich selbst Musik wird. Annäherung an Francesco Petrarca. Hörspiel für Sprecher, Sprachklänge und öffentliche Klänge von Hans-Ulrich Humpert. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1986. Per me lasso, tornano i più gravi sospiri. Aber für mich Unglücklichen kehren nun die schwersten Seufzer wieder. Belle donne oneste, atti soavi, sono un deserto. Eine Wüste sind sie mir, die sanften Gebärden der schönen Frauen. e cantar auge lecte e fiorir piace. Und die Vögel singen und das Land blüht auf. E cantar auge lecte e fiorir piace. Le donne onesti atti suavi. Sono un deserto. Pilot forsitan ut capis nosse, quet hominis fuoren aut quis operum exitus meorum, eorum maxime quorum ate fama perveneret, vel quorum tenue nomen audieris. Vielleicht hörst du einmal etwas über mich, obwohl ein so kleiner und dunkler Name durch die vielen Jahre und Länder kaum zu dir gelangen mag. Und dann wünschtest du vielleicht zu wissen, was für ein Mensch ich war und wie es meinen Werken ergangen, besonders jenen, von denen ein Gerücht zu dir drang oder deren armen Namen du gehört hast. Die Menschen werden über mich verschieden urteilen, denn jeder spricht ja in der Regel so, wie es ihm die Lust nicht die Wahrheit eingibt. Und man hält weder im Lob noch im Tadelmaß. In ferme quis geloquitur und impellit non veritas sed voluptas. Nec laudis, nec infamie modus est. Honestis parentibus, Florentinis origine, ich bin geboren von achtbaren Eltern, Florentinern, die in mittelmäßigen, offen gestanden, sogar fast ärmlichen Vermögensverhältnissen lebten und aus der Heimat verbannt waren. Zu Arezzo im Jahre 1304, dieser letzten mit Christi Geburt anhebenden Zeitperiode. Der Christo incipit millesimo trecentesimo quarto. Divitiarum contemptor ex. Ich war ein vollendeter Verächter des Reichtums. Nicht, als ob ich nicht gern reich gewesen wäre, aber ich hasste Arbeit und Mühe, die mit dem Reichtum unzertrennlich verbunden sind. Opum comites inseparabiles. Ich lernte den Hochmut kennen. Bei anderen, nicht bei mir. War ich unbedeutend, so war ich das noch mehr in meinen eigenen Augen. Principum ad regum familiaritatibus. Ad nobilium amicitium, usque ad invidiam fortunatus, et vita maxime reges une etatis. Man beneidete mich, weil Fürsten und Könige mit Vertraulichkeit und edle Männer mit Freundschaft mich besuchten. Die besten Könige meiner Zeit liebten und verehrten mich. Warum, weiß ich nicht. Sie selbst mochten es wissen. Mit einigen verkehrte ich wie meinesgleichen. Trotzdem zog ich mich von vielen, die ich innig liebte, zurück. Denn so groß war in mir die Liebe zur Freiheit, dass ich einen, wenn schon allein sein Name meine Freiheit zu gefährden schien, mit aller Kraft mied. Meine Redeweise war, wie einige sagen, klar und wuchtig, wie es mir selbst den Eindruck machte, kraftlos und dunkel. Ich strebte auch in der Unterhaltung mit Freunden und Bekannten nie nach Beredsamkeit. Eloquentia unquam cura me attigit. Ubi autem res ipsa bellocus vel auditor alter. Wenn es aber das Thema, der Ort oder das Publikum zu verlangen schien, strengte ich mich ein wenig an. Mit welchem Erfolg, weiß ich nicht. Das mögen die beurteilen, vor denen ich gesprochen habe. Es liegt mir nichts daran, gut gesprochen zu haben. Hätte ich nur gut gelebt. Es ist ein windiges Streben, allein durch den Glanz der Rede, sich einen Namen verschaffen zu wollen. Ventosa gloria est. De solo verborum splendore famam querere. Volo. Ich will, dass mein Hörer, wer es auch sei, nur an eines denkt. An mich. Nicht an die Verheiratung seiner Tochter. Nicht an die Nacht bei der Freundin. Nicht an die Intrigen seiner Gegner. Nicht an Bürgschaften. Nicht an sein Haus oder seine Geldbörse. Und dass er, zumindest solange er mich hört, bei mir ist. Wenn ihm diese Bedingung nicht passt, soll er mir fernbleiben. Denn ich will nicht, dass er sich zugleich mit Geschäften befasst und sich mit mir abgibt. Ich will nicht, dass er völlig ohne Mühe in sich aufnimmt, was nicht ohne Mühe entstanden ist. Ja, Ita ist. So hat er das geschrieben. Behauptet, gefordert, in die Welt gesetzt. Ja, Ita ist. Beteuert, beansprucht, festgestellt. Dieses und kein anderes Bild von sich, seinem Leben, sein Leben und Wirken hat er entworfen. Für uns mit Vorsatz und Bedacht gezeichnet, ein Vorbild, an Bescheidenheit und stoischem Gleichmut. Ein Beispiel, Musterbeispiel selbstgenügsames Strebens und vollendeter Abgeklärtheit. In ciceronianischem Latein natürlich hat er dieses Bild seiner Autobiografie hinterlassen. Und in Form einer Epistula Posteritati, eines Briefes an die Nachwelt, eines Beitrags, einer Erklärung, eines Traktats in Form eines Kunstbriefes nach Art des Cicero, in dem er, der beredsame, gesprächige, der redselige, höchst eloquente, nicht nur versichert uns, nicht nur versichert, nie nach dem Glanz der Beredsamkeit gestrebt zu haben, sondern sich sogar fragt, sich, warum die Großen seiner Zeit ihn wohl verehrt, gepriesen haben mögen. Hochmut hat er nicht bei sich, nur bei anderen erfahren. Unbedeutend war er vor allem vor sich selbst. Reichtum hat er verachtet. Sein Name ist ihm klein, dunkel, arm. Gelegentlich hat er sich, wenn das Ambiente es zu verlangen schien, ein wenig angestrengt. Andere lässt er sagen, was er von sich selbst hält. Seine Kunst der Rede sei klar und mächtig gewesen. Eloquio ut quidam dixerunt claro ac potenti. Ihm selbst aber, sagt er, erschien sie kraftlos und dumm. Visum est fragili et obscuro. Wie nicht kaum anders zu erwarten, die anderen, quidam, sie haben natürlich recht. Es scheint die bedeckte Bescheidenheit, der beherrschte Gleichmut, das bedürfnislose Streben, ist all das. Tarnung für Idealisierung, Konstruktion, Struktur. Er stellt sein Leben, seine Arbeit, sein Streben nach Ruhm und Unsterblichkeit doch tatsächlich in einer Art Selbstinszenierung dar. Selbstinszenierung? Womöglich und ziemlich wahrscheinlich hat er das Ziel verfolgt, mit und in seinem Leben seine Vorstellung von Kunst nachzuahmen. Das Leben als artifizielle Imagination zu begreifen, darzustellen, aufzuführen. Als Lebensereignis, Faktum, als Zentralszene, Media Vita, bezeichnet, bestimmt, datiert, ernennt, wählt er jenen Blitzschlag, der ihn verheißt, am Karfreitag des Jahres 1327 traf, als er in der Kirche Santa Chiara zu Avignon in Santa Chiara eine Frau sah, diese Frau zum ersten Mal sich unsterblich in sie verliebte und, da die Liebe nicht erwidert wurde, eine Situation antiker Größe, Casus Magnus Maximus Media Vita, tragischer Entsagung um sich herum entwarf. Die Verstrickung in eine unerwiderte Lebensliebe. Zwangsläufig einbrechende Melancholie treibt ihn, diese Frau zunächst mit seiner Seele Verliebtheit zu besingen. Sie ist ihm ihm Inbegriff der Fera, der scheu enteilenden Schön. Und das hält an. Sie wird zur ermahnenden und leitenden Doña Guida, die er 21 lange Jahre anbetet, besingt, mit Versen umkreist. Er sehnt sich weg von ihr, er begehrt sie. Dolce et amaro. Süß und bitter. So ist das. Sein Leben sind seine Empfindungen widersprüchliche Gefühle. Und nach ihrem frühen Tod beweint er sie weitere 10 Jahre lang. In schmerzvoller Trauer entrückt sie schließlich der irdischen Sphäre und erhebt sie endlich zum Symbol der Liebe, des Lebens schlechthin. Thank you. sexagesimo, millesimo, trecentesimo, settimo, et vicesimo. Et annum agebam vintum et vicesimo. Seit damals, diesem Karfreitag in Avignon, in Santa Chiara, diesem Karfreitag des Jahres 1327, seither umkreist seine Fantasie, sein Leben, diese Gestalt, dieses Geschöpf, dieses Bildnis, dieses seine Schöpfung. In immer neuen Versen, Sonetten, Madrigalen, Kanzonen, nicht mehr im ciceronianischen Latein. Er dichtet dieses lyrische Lebenstagebuch, den Canzoniere, in der italienischen Umgangssprache, den Bulgaren, das er durch seine Gedichtsammlung als Dichtungssprache entscheidend mitgebracht und durch seine Wegweisende als hochmodern erfundene Lyrik-Konzeption. Zefiro torna, el bel tempo rimena, e i fiori e l'erbe sua dolce famiglia, e garir prognie e pianger Filomena, e primavera candida e vermiglia. Ridono i prati, e ciel si rasserena. Der Westwind kommt mit seinen schönen Tagen und Gras und blüht sein holder Kinderkreis. Die Schwalben zwitschern, Nachtigallen klagen. Es schmückt der Lenz sich rosenrot und weiß. Die Wiesen lachen, lichte Wölkchen jagen. Es freut sich seiner Tochter Vater Zeus. In Wasser, Luft und Erd ein Liebeswagen. Und jedes Tier ersinnt sich seine Weis. Ma per me lasso. Tornano i più gravi sospiri che del cor profondo trace quella che al ciel se ne portò. Mir aber kehren, ach, nur Seufzer wieder, die sie hervorlockt, die vom Herzen schreienden Schlüssel trug in himmlisches Gefild. Der Blumenrain, die hellen Vogellieder und schöner Frauen wandeln hold und fein sind mir nur öde Flur mit scheuem Wild. Sono un deserto e fere aspre e selvagge. Zefiro torna, il Der sanfte Westwind. Südlich kehrt er zurück. Sivir. Und er bringt die schöne Zeit wieder. Und die Blumen. Und die Pflanzen. Die Büsche und Schauen. Seine anmutige, diese holde Gesellschaft. Und die Schwalben zwitschern. Und die Nachtigallen schlagen. Und der Frühling ist weiß und rot. Der Frühling. Der Frühling ist da. Weiß und rot. Candida. Evermilia. Der Frühling. Kehrt er zurück? Ist er da? Diese schöne Zeit. Sie kommt wieder zurück. Und die Blumen, Laub und Gräser und die Wälder. Der Frühling kehrt zurück. Diese wunderbare Zeit. Kommt sie wirklich? Die Pflanzen, Gräser, Blumen erwarten diese schöne Zeit. Und die Blumen und die Blüten. Die Frucht. Der Westwind kommt mit seinen schönen Tagen und Gras und blüht, sein holder Kinderkreis. Die Schwalben zwitschern, Nachtigallen klagen, es schmückt der Lenz sich rosenrot und weiß. Die Wiesen lachen, lichte Wölkchen jagen. Es freut sich seiner Tochter Vater Zeus. In Wasser, Luft und Erd ein Liebeswagen. Und jedes Tier ersinnt sich seine Weis. Thank you. kommt in mir. Die Luft. Die Luft. Die Luft und das Wasser. Die Luft und das Wasser und die Erde. Die Luft und das Wasser und die Erde. Voll der Liebe. Jedes Wesen, alle, sie alle denken jetzt wieder ans Leben. Die Wiesen lachen. Die Erde. Und der Himmel heitert sich auf. Und die Luft. Ridono i prati e il ciel si rasserena. Die Luft, das Wasser und die Erde. Die Luft, das Wasser und die Erde. Poeticam processu temporis neglexis. Im Laufe der Zeit vernachlässigte ich die Poesie und erfreute mich an heiliger Wissenschaft. In tribus sensi dulcedinem abditam, quam aliquando contemporam poeticis literis non. Die Poesie dient mir nur noch zum schönen Zeitvertreib. Die Kindheit betrog mich. Die Jugend verdarb. Das Alter hat ausgewechselt. Und sich am eigenen Leibe erfahren lassen, dass es wahr ist, was ich so oft gelesen habe, dass Jugend und Lust eitel sind. Doch gehe ich zu anderem über. Für mich aber? Für mich aber, für mich Unglücklichen? Für mich kehren nun die schwersten Seufzer, all die Klagen. Sie ruft sie aus tiefem Herzen hervor. Sie, die die Schlüssel des Herzens mit sich genommen haben, in den Himmel. Sie. Die Vögel sind und das Land blüht auf. cantar oggi letti e fiorir piagge. Und die schönen Frauen mit ihren sanften Gebärden. Und belle donne oneste atti suavi. Sono un deserto. Sie sind mir eine Wüste. Rau und wild. Sie hörten Annäherung an Francesco Petrarca von Hans-Ulrich Humpert. Mitwirkende waren Gerd Hauke, Arnold Marquis und Raoul Wolfgang Schnell. Komposition und Realisation Hans-Ulrich Humpert. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 1986.